Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Wrestling Replay 107. Es ist die Money in the Bank Review, also die Analyse zum Pay-Per-View, der in dieser Nacht stattfand, vom 14.07.2013 aus Philadelphia, Pennsylvania, um genau zu sein, aus dem Wells Fargo Center. Und heute sind wir nicht nur Kleisi und Leon, sondern heute sind wir direkt mal vier Leute. Und da begrüße ich zuallererst natürlich meinen Mitstreiter bei Wrestling Replay, meinen Kommentatorenpartner oder meinen Podcastpartner, einen der zwei Giganten. Hallo Leo. Ja, hallo du Gigant Kleisi, ich freue mich, dass ich auch hier wieder dabei sein kann. Wunderschönen guten Abend. Ja, und auch ein anderer Gigant mit dem P im Skype-Bild, das ist der Felix, guten Abend. Schönen guten Abend Kleisi. Und zu guter Letzt, er ist das erste Mal bei einer Wrestling Replay Ausgabe. Es ist der Jan. Guten Abend. Ja, hi. Guten Abend. Ja, jetzt nicht verwirrt sein. Der Jan hat zwar den gleichen Namen wie der uns bekannte Jan, aber das nur als Hinweis. So, wir starten natürlich mit dem Kickoff. Und Jan, du hast eben erzählt, du hast es nicht gesehen, ne? Ja, genau. Gut. Ja, wir drei haben es, also Felix, Leon und ich haben es ja gesehen. Und ja, der Pay-Per-View-Kickoff startete mit einem, natürlich diesem Roundtable, so kann man es glaube ich nennen, mit George Matthews wie gewohnt. Und dann war einmal mehr Big Show dabei, Kofi Kingston war auch, ich glaube, schon zum zweiten Mal dabei. Und überraschenderweise die am Montag entlassene Vicky Guerrero, zumindest als Raw Supervisor entlassene Vicky Guerrero, war ebenfalls dabei. Ja, darauf ist auch im Pay-Per-View nachher noch von Brad Maddox, dem neuen Raw General Manager, eingegangen worden. Die vier Leute tippten dann munter mal die Sieger vom Money in the Bank All-Stars Match. Und dann fing auch im Kickoff direkt mal das Kickoff-Match an, das Tag-Team-Match um die WWE Tag-Team-Titel zwischen The Shield in Form von Roman Reigns und Seth Rollins gegen Jimmy und Jay, die Usos. Und ja, das Match ging ganze 15 Minuten. Am Anfang muss ich sagen, war es ein wenig schleppend, aber das war jetzt nicht allzu negativ, weil das Match wurde im Nachhinein ein richtig, richtig klasse Kickoff-Match. Ich glaube, da hätte man kein Problem gehabt, hätte man das im Pay-Per-View, also in der Main-Show gezeigt. 15 Minuten, davon würde ich sagen, waren so 8 bis 10 Minuten, waren da klasse gefüllt. Einige klasse Momente und auch ein Oh My God Moment würde ich fast sagen, als ich glaube Jimmy Uso den Superfly Splash gebracht hat und dann fast der Titelwechsel kam. Ja, dann war es aber doch vorbei, denn Jimmy Uso musste noch einen unglaublichen Spear von Roman Reigns einstecken und somit Titelverteidigung von Seth Rollins, Roman Reigns, die dann nachher auch noch am Kommentatorenpult zusammen mit dem United States Champion Dean Ambrose feierten, der direkt mal im Ring geblieben ist, bis der Pay-Per-View offiziell gestartet ist. Ja, aber zum Kickoff-Match, wie ist eure Meinung zu diesem Match, Leon? Ja, ich habe zwar damit gerechnet, dass das Match gut wird, aber ich habe gedacht, das wird so ungefähr auf dem Level Sandow gegen Sheamus vom Payback Kickoff, heißt es ja offiziell gesehen. aber da wurde ich positiv überrascht. Das war meiner Meinung nach noch ein, zwei Klassen besser. Ist nicht so übertrieben, aber so in dem Maße. Kleine Klassen meine ich jetzt. Von daher, ich war echt überrascht. Und natürlich, wir hatten alle die Befürchtung, als dann der Superfly-Splash nach dem Superkick von einem der Usos kam, haben wir echt gedacht, jetzt ist Schluss mit lustig. Aber dann kam nochmal Roman Reigns, also echt stark gemacht für eine Pre-Show. Dann auch noch so diesen Spannungsaspekt mit reingebracht. Also da kann man der WWE echt nicht vorwerfen. Die hat schon mit einer in der Pre-Show-Klasse angefangen und meine, das ging ja so weiter. Von daher echt stark gemacht. Ja, und Felix? Ja, also sehe ich komplett ähnlich wie ihr. Also ich habe auch erwartet, dass das Match ziemlich gut werden würde, aber dann am Anfang natürlich ein bisschen langsam angegangen, aber dann ging es wirklich ratatatatam. Und zwar also wirklich super Tempo in dem Match. Aktion ging flüssig ineinander über, dann dieser schöne Spot da mit dieser Powerbomb Super Blacks. Das war richtig geil und wirklich dann, wo der Splash kam, da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, die Usos gewinnen das jetzt tatsächlich. Und wirklich bis Roman Reigns dann angesprungen kam, war ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass die Usos die neuen Tag Team Champions sind. Und dann, das war natürlich so ein leichter What the fuck Moment. Aber dann, also schön noch das Ende. Also wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Match. Ja, Jan, kannst du dich den beiden anschließen? Also wir bleiben jetzt übrigens in der Reihenfolge Leon, Felix und Jan. Also Jan, wie ist deine Meinung? Ja, wie gesagt, ich hab's ja nicht gesehen, aber wenn es ja, fast 5 Minuten gegangen ist, dann muss es eigentlich gut gewesen sein. Ja, mein Tipp, du kannst es dir jederzeit auf desirules.com, ja, Schleichwerbung. Oder auch auf YouTube, müsste glaube ich auch noch gehen. Ja, ja, jetzt geht's auf YouTube, jetzt kann man's gucken. Hat die WWE ist schon veröffentlicht? Ja, ja. Muss doch, oder? Auch auf de.ww.com kann man die jetzt auch gucken. Na gut. Ist das mit Carsten Schäfer dann oder was? Nee. Ja, dann lohnt sich das ja so. Na gut, wir kommen in die Main Show und da gab es natürlich das offizielle oder das typische Pay-Per-View-Intro und im Ring standen dann schon, wer war es? Ja, Dean Ambrose und Fandango. Und dann kamen nacheinander dann erstmal Sepp Coulter zusammen mit Antonio Cesaro und Jack Swagger herein. Coulter hat auch natürlich nochmal seine Männer angekündigt und wieder mal eine kleine Promo gehalten. Dann kamen auch noch Cody Rhodes und Damian Sandow rein. Cody Rhodes, kann man hier kurz erwähnen, hat ja Damian Sandow das Mikrofon entrissen. Bei Raw gab es ja schon eine Geschichte, dass Damian Sandow für Cody Rhodes in dem Interview im Interviewsegment geantwortet hat, was Cody Rhodes ja schon gar nicht gefallen hat. Und dann kam ja auch noch Wade Barrett und das war's. Ja, doch, das war's. Herein und dann konnte das Match schon starten und ja, man kann schon mal sagen, es war nicht nur ein geiles Match, es war auch noch eine richtig geile Crowd an dem Abend. Kennt man ja aus Philadelphia. Und 16,5 Minuten pures Entertainment, pure Härte in diesem SmackDown Money in the Bank Ladder Match um den WWE World Heavyweight Contract. Und ja, ich habe ja erwartet, dass es Wade Barrett wird. Und es wurde, ich glaube, zu aller Überraschung Damian Sandow. Und ja, indem er Cody Rhodes, der alleine im Ring stand, nachdem er Damian Sandow mit einer Leiter aus dem Ring befördert hat, auf sämtliche andere Teilnehmer des Money in the Bank Matches und den anderen beiden, also Seth Rollins, Roman Reigns von The Shield. Ich glaube, Wade Barrett war an der anderen Seite des Rings außerhalb und Damian Sandow auch. Wade Barrett blieb aber auf dem Boden liegen. Cody Rhodes kletterte die Leiter hoch, war fast am Koffer. Damian Sandow kam in den Ring, schubste Cody Rhodes erstmal schön von der Leiter und konnte sich dann mit ein bisschen Verzögerung dann den Koffer sichern und ja, Damian Sandow somit Mr. Money in the Bank und kann sich jetzt ein Jahr lang jederzeit ein World Heavyweight Titel Match sichern. Erstmal, bevor wir auf irgendwas anderes eingehen, eventuelle Fäden oder was auch immer, wie fandet ihr jetzt diesen Opener, Leon? Ja, der war doch klasse gemacht. Money in the Bank Matches sind ja sowieso immer eine spezielle Klasse und so war das auch hier. Anders wie bei anderen Money in the Bank Matches, muss ich hier sagen, war das nicht so, dass es ein Finisher-Spot-Fest war. Da war ja fast gar nichts, mal so ein, zwei Sachen. Das hat man gut gemacht und dann waren dann halt gewisse Standardaktionen für Money in the Bank Match, aber man hat die Leitern gut integriert, man hat das vor allem das Tag Team Cesaro und Swagger gut integriert, die haben wirklich als Team agiert, von daher denke ich, die werden wir dann tatsächlich eventuell nochmal in naher Zukunft, wenn man keine Ideen hat, im Rennen um die Tag Team Championships sehen. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt, weil das hat Potenzial, die Sache. Von daher Match technisch gut, von der Härte gut, abwechslungsreich. So sollte ein Money in the Bank Match in der Regel sein. Ja, da hat Leonardo schon komplett richtig gesagt, das war nicht dieses typische Spotfest und man hat auch gesehen, es war mal ein bisschen anders als die anderen Money in the Bank Matches, aber es war genauso gut oder vielleicht sogar besser. Also ich würde, wenn man alle Money in the Bank Matches sieht, würde ich das echt schon in höheren Regionen einteilen, weil das wirklich, es war jetzt nicht überlange mit 16 Minuten, aber dafür war es in den 16 Minuten von der ersten bis zur letzten Minute komplett unterhaltsam, mit vielen innovativen Ideen und es, und ich hätte nicht gedacht, dass es mit 6 oder 7 Heels so funktioniert. Okay, in Philadelphia ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Also ein bisschen haben sie sich wahrscheinlich vorher schon gedacht. Und also ich war echt, ich habe mir schon gedacht, dass es gut wird, aber dass es so gut wird, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen mit Damien Sandow. Und natürlich, ja, in diesem Money in the Bank Match waren viele Leute, bei denen ich mich gefreut hätte, wenn sie gewonnen hätten. Cody Rhodes hätte ich es am Ende natürlich auch gegönnt. Und zuerst habe ich mich sogar ein bisschen geärgert, als Damien Sandow ihn da runtergeschubst hat. Aber letztendlich wird das jetzt hoffentlich zu einer schönen Fehde führen zwischen Rhodes und Sandow, die dann vielleicht auch um den Koffer geht. Also ich fand's klasse. Ja, ich fand das Match auch eigentlich richtig gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass Sandow gewonnen hat, weil ich mag ihn nicht so. Aber ja, ich fand auch noch den Eingriff von The Shield gut. Und ja, war eigentlich ein rundum gutes Match. Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Bleib auch dabei, dass ich finde, es war ein klasse Money in the Bank Match. Ich würde auch, wie der Felix sagen, ich würde es in höheren Regionen einstufen. In allen Money in the Bank Matches zusammen gesehen jetzt. War vielleicht nicht das Beste, aber auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes. Man hatte auch in beiden Money in the Bank Matches jeweils einen Wrestler, der ein bisschen geblutet hat. Hier war es Cody Rhodes, glaube ich, der hatte einen Cut an der Schläfe. Ja. Und CM Punk war ja nach einer Attacke von Paul Heyman, da kommen wir ja später auch noch zu, unglücklich mit dem Kopf gegen die Leiter geprallt. Da hatte er dann auch an der Stirn einen Cut. Und Rob Van Dam. Rob Van Dam auch? Ja, der wurde auch genäht. Ja. Tackert. Ah, okay. Und sie hat doll geblutet. Ja, das sah schön aus. ja, nach diesem Match, reden wir doch mal über eventuelle Fäden jetzt, die raus folgen können. Ich würde jetzt eigentlich nur Damien Sandow und Cody Rhodes groß in den Raum stellen. Erstmal muss ich sagen, ich habe mich auch erstmal geärgert, dass es Damien Sandow war, der gewonnen hat. Ich mag diesen Typen zwar echt abgöttisch, ich bin großer Fan von ihm, aber ich habe mich da schon geärgert, dass er da gewonnen hat, statt Wade Barrett oder Cody Rhodes, weil ich habe halt im ersten Moment eher so gesehen, was will mir jetzt da veranstalten, aber wenn du im Nachhinein betrachtest, man kann jetzt eine super Fehde zwischen den Rhodes Scholars rausholen, man kann mit diesem Typen, kann man ihn jetzt weit bringen und ja, man kann auch Damien Sandows Wrestling Skills jetzt um einiges erweitern, wenn man es richtig anstellt. Und dann kann das schon richtig gut werden. Was glaubt ihr, wie geht's jetzt mit den Rhodes Scholars weiter, Leon? Ja, Fehde um den Koffer, wobei ich ja erst eine ganz andere Variante hatte, nämlich dass Ziggler jetzt rausgeschrieben wird, aber dazu dann später mehr und dass Rhodes dann Number One Contender wird. Sandow Cash gegen ihn ein und dann hat man das, aber sagen wir ehrlich, das ist zu offensichtlich, von daher denke ich, es wird erstmal zu dieser Fehde um den Koffer kommen, die dann hoffentlich bei aller Liebe zu Cody Rhodes Sandow dann auch für sich entscheiden wird. Und dann wird Sandow dann irgendwann eincashen, hoffentlich früher wie Ziggler, denn das war ja von der Zeit her gar nichts. Ja, und dann bin ich zufrieden. Soll ich noch weitere Stories nennen, die sich hier entwickelt haben, oder? Ja, also, ich hätte noch nur erwähnenswert, dass The Shield gegen die Usos weitergeht. Ja, plus Cold das Militia oder wie sie sich da nennen. Genau. Weil die ja auch mit gebrawlt haben. Es wäre ja geil, eine schöne Triple Threat Tag Team Match beim SummerSlam. Mhm. Vielleicht sogar noch mit Stipulationen, mal gucken. Ja, auf jeden Fall interessant. Felix Rhodes Scholars? Ja, also wie Leon schon sagte, das wird zu einer Fehde führen, da bin ich ziemlich überzeugt von. Und ja, würde es auch nicht so schlimm finden, wenn Cole Rhodes sich für sich entscheidet, aber natürlich so Sandu dadurch jetzt nicht Niemandsland verschwinden. Also ich hoffe mal, dass beide letztendlich von dieser Fehde, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, profitieren werden. Okay. Ja, ich könnte mir das auch so vorstellen, wie ihr sagt oder wie Leon auch am Anfang betitelt hat, mit dem Fehde gegen Koffer, wie damals Mr. Kennedy gegen Edge, nur ausführlicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Cody Rhodes den Koffer gewinnen wird, aber das würde, glaube ich, auch Damien Sandow sehr schaden, weil wenn er dann den Koffer gewinnt und dann hat man nachher doch wieder nichts mit ihm. Und dann landet er wieder oder dümpelt wieder irgendwo rum. Und das wäre natürlich auch dumm. Aber ich würde sagen, Cody Rhodes hat es schon weitaus mehr verdient, jetzt ins Main Event gepusht zu werden. Natürlich, er ist ja jetzt seit Jahren gut dabei. Und naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, Triple Threat Fehde oder Triple Threat Tag Team Match bei SummerSlam zwischen Usos, The Shield und ich sag ja gerne mal den Coulter Guys. Fände ich mal sehr interessant. Wäre, glaube ich, auch ein. Könnte man richtig, richtig gutes Match rausholen. Und ja, sonst würde mir jetzt eine Fehde hierbei nicht einfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell irgendwann nochmal Fandango gegen Wade Barrett bringt. Vielleicht auch durch das Interviewsegment bei Raw jetzt letzte Woche. Vielleicht weitert man da ein bisschen aus, aber dann hätte man das Problem, dass man schon mindestens drei Heel-Fäden hätte. Wäre auch das Negative. Naja, wir schauen mal. Ja, wir gehen mal auf die kurze Promo von Brett Maddox ein, dem neuen Raw General Manager. Der kam heraus, hat erstmal Justin Roberts, dem Ringsprecher, das Mikrofon abgenommen und ihm die Hand geschüttelt. Dann gab es ein kleines Einschleimen oder Bedanken bei Vince McMahon, aber natürlich auch bei der großartigen, der legendären Vicky Guerrero, wie er es gesagt hat, hat ja gesagt, er ist dafür verantwortlich, er hat sie in den Roundtable, in das Money in the Bank Panel gesteckt. Und dann sollte man die Kamera sie zeigen. Und Brad Maddox hatte dann auch noch ein schönes Video von Vicky Guerrero eingespielt, ein Tribute sozusagen. Und ja, da hat man dann einige schöne Szenen, wie zum Beispiel Vicky Guerrero einmal auf einem Kuchen gelandet ist, wie sie mit Big Show rumgemacht hat, wie sie Michael Cole, den Kameramann, und Edge angefleht hat, als sie von Teddy Long bei SmackDown entlassen wurde. Und, also war schon schön und ich hatte schon Tränen in den Augen, muss ich sagen, von diesem rührenden Video. Aber ja, ich will jetzt gar nicht auf die Promo eingehen, oder wollt ihr was dazu sagen? Ja, ich schon. Also ich fand so, am Anfang, da gedacht, der finde ich irgendwie komisch. Und dann, aber als dann das Video kam, da war ich schon klar, ah, der wollte Vicky eigentlich jetzt nur bloßstellen und im Nachhinein war die Promo eigentlich richtig unterhaltsam. Aber hätte das bei Money in the Bank sein müssen, hätte es nicht einfach heute bei War sein können? Na, oder so hat man. Ja, Vielleicht hatte man Zeit offen. ja, und das mit dem Panel da, das hat ja ganz gut zusammengepasst, dass Vicky da oben saß. Also ich fand es nicht so schlimm. Und außerdem musst du dem Mann auch, ich meine, der hat doch noch nichts geleistet, also was heißt noch nichts geleistet, noch nichts gemacht, dann musst du dem Mann auch die Chance geben, schon mal auf großer Bühne, Pay-Per-View-Bühne, was zu machen. Von daher war das schon ganz gut so. Ja, vor allem so hat sich am Anfang ja jeder gefragt, also ich denke mal jeder, warum Vicky Guerrero jetzt auf einmal da oben steht. Und so hat man das eigentlich super aufgelöst. Und ich denke mal, bei Raw geht's weiter zwischen den beiden, dass Vicky Guerrero mal auftaucht und was gegen Brad Maddox sagt. Gut, Intercontinental-Titel-Match, Curtis Axel natürlich in Begleitung von Paul Heyman gegen The Miz. Und ja, 9 Minuten ging dieses Match. Die Matchzeit war okay, das Match war auch nicht schlecht, es war in Ordnung. War jetzt nicht überragend, aber einige schöne Aktionen waren schon dabei. Curtis Axel konnte dann gegen The Miz gewinnen nach seinem, was, Neckbreaker, Facebuster, ich weiß nicht, wie der Finisher heißt. Auf jeden Fall nach seinem Finisher, ich würde jetzt mal sagen, Neckbreaker heißt er, Reverse Neckbreaker, glaube ich. Ja, bemerkenswert, in diesem Match war, dass The Miz einmal außerhalb des Rings war. Paul Heyman wollte ihn erst daran hindern, in den Ring zurückzugehen. The Miz hat es gemerkt, der Ringrichter hat nicht aufgepasst. Ja, da hat The Miz sich erstmal fallen gelassen und gesagt, Paul Heyman hat mich geschlagen. Wurde Paul Heyman erstmal aus der Halle befördert vom Referee, also aus der vom Ringverband. Ja, Curtis Axel natürlich erstmal sehr negativ erregt. Und dann ging das Match noch ein paar Minuten weiter und dann der Sieg von Curtis Axel, Titelverteidigung und während des Matches auch ein paar schöne Chants der Fans, zum Beispiel We Want Heyman. Und ja, wie ist eure Meinung zum Intercontinental-Titelmatch, Leon? Ja, das Match, ich sag ja immer lieber ein Durchschnittsmatch als ein schlechtes Match, das wäre so eins. War nicht schlecht, war nicht gut, dementsprechend für mich Durchschnitt. Und ich meine, man konnte es sich gut angucken, klar, und das ist so eins von den Matches, wenn ich mir nächstes Jahr den nächsten Money in the Bank Pay-Per-View angucke, dann weiß ich wohl, das Match stand auf der Karte, ich weiß nicht, wie es aussah, ich weiß nur, wer gewonnen hat, und dann kann ich ja schon mal wissen, so schlecht kann es nicht gewesen sein, denn wenn es nicht besonders schlecht ist, dann weiß ich, habe ich es nicht in Erinnerung, ich habe nur besonders schlechte und besonders gute Matches in Erinnerung, und das spricht ja in gewisser Weise für dieses Match, wenn ich sage, es ist ein Durchschnittsmatch, von daher, das dazu, und dass Curtis Axel gewinnt, war auch nicht überraschend, finde ich aber gut dargestellt, dass man hier Heyman vom Ring wegschickt und Curtis Axel quasi sich selbst nochmal beweisen muss als Einzelwrestler ohne Heyman, der da irgendwas dran reden kann. Und ich würde sagen, diesen Test hat er bestanden, von daher fand ich das ganz gut gemacht. Ja, also ich war jetzt nicht großartig überzeugt von mir, das war in Ordnung. Also mehr konnte man an sich auch nicht erwarten. Eigentlich dieses mit dass sich Mister hinfallen lassen hat und Heyman vom Ring verbannt wurde. Wenn die WWE nicht das Ziel hatte, dass die Fans das abfeiern, dass Heyman ja zum Ring verbannt wird, dann, wenn sie nicht das Ziel hatten, dann fand ich es okay, aber wenn sie echt sich davon erhofft haben, dass die groß Pops dafür ziehen, dann sind sie schon ein bisschen dumm, weil Heyman ist für die Leute in Philadelphia als Heyman Gott und deswegen war es klar, dass die Boone und We Want Heyman chanten. Also hätte das nicht vorher gedacht haben, dass das so eintritt, dann ist die WWE schon ziemlich dumm, aber naja. Und wie gesagt, zum Match allgemein, es war ordentlich, nichts Großartiges, gut, dass Curtis Axel den Titel verteidigt hat. Ja, also was ich von dem Match gesehen habe, das war nicht viel, aber das fand ich jetzt nicht so gut. Ja, ich war eigentlich weg, hab mir was zu trinken gemacht und ja. Okay. ja, würdet ihr euch denn mir anschließen oder könntet ihr euch vorstellen, bei einem anderen Pay-Per-View mit einer anderen Card, dass der Titel gewechselt wäre? Naja, nur wenn das nicht Curtis Axels erste Titelverteidigung gewesen wäre. Also sagen wir mal, beim SummerSlam ist immer situationsbedingt, also noch nicht. Ich habe ja gesagt, Curtis Axel verteidigt gerade, weil diese Card so stark war mit den ganzen Fäden und den Money in the Bank Matches, weil dann Titelwechsel nicht aufgefallen wäre. Ja. Aber ich glaube, beim SummerSlam würde er den Titel schon wieder abgeben, denke ich. Wenn er überhaupt einen Matchstart bekommt. Ja, und das nächste Match war, glaube ich, das Divas Titelmatch. Klasse Fäde natürlich. Super gemacht bisher und ich könnte mir vorstellen, dass es noch weitergeht. Und AJ Lee konnte innerhalb von 7,5 Minuten gegen Caitlin erneut den Titel verteidigen und zum zweiten Mal hintereinander durch Aufgabe im Black Widow. Ja, Caitlin somit zweimal hintereinander aufgegeben, AJ zweimal hintereinander als Siegerin. Hoffentlich geht diese grandiose Fehde weiter. Natürlich muss man aufhören, bevor es zäh wird, aber bisher ist immer abwechslungsreich. Und sehr interessant und unterhaltsam, somit würde ich sagen, die Fehde kann man ruhig noch bis zum SummerSlam weiterführen, zum finalen dritten Match. Vielleicht wieder mit einem Titelwechsel, vielleicht auch mit Layla da drin, weil man plant ja eventuell, glaube ich, einen Heel-Turn mit ihr. Ja, zum Match kann ich sagen, es war in Ordnung, war jetzt nicht so gut wie das erste Match bei Payback. Ich glaube, man hätte auch ein paar Minuten mehr dafür geben können. Ich glaube, die Minuten, die beim Match Ryback gegen Chris Jericho, welches als nächstes folgte, zu viel waren, könnte man hier noch mit reinstecken, so dass man auf 9 bis 10 Minuten noch kommt. Weil ich glaube, das hätte dem Match noch gut getan. Also AJ gegen Caitlin war ein ordentliches Match, war jetzt nichts Großartiges, war aber auch nicht schlecht, um Gottes Willen. war ordentlich, also war gut und war echt zu erwarten, dass AJ jetzt nochmal den Titel verteidigen darf. Wie seht ihr das? Und das Match natürlich. Ja, AJ verteidigt den Titel, keine große Überraschung. Fehde bis jetzt noch gut. Bis zum SummerSlam kann man das noch durchziehen, aber danach wird es wirklich eng. Wenn ich schon bis zum SummerSlam eng sein könnte, also ich natürlich, ich würde es auch gerne nochmal sehen, weil irgendein Divas-Match steht ja immer auf der Card und wenn nicht das, welches dann? Da gibt es ja grauenhafte Fantasien, von daher würde ich das gerne noch bis zum SummerSlam sehen. Ja, wenn ich meine, dieses Match war auch nicht von schlechten Eltern, klar, also ich persönlich fand es ein bisschen schwächer als das von Payback. Soll das Match ja aber auch nicht schlecht reden. Und wenn man denen dann beim SummerSlam tatsächlich 2, 3, 4 Minuten mehr gibt, dann und eventuell noch eine Stipulation, wie man das ja bei der TNA momentan auch macht, muss ja nicht unbedingt ein Last Diva Standing Match oder ein Ladder Match sein, um Gottes Willen. Reicht mir auch, wenn das No DQ oder sowas ist, oder das Submission Match von mir, nee, das ist zu offensichtlich. Irgendwas, dann kann da echt was Gutes bei rauskommen. Also noch was Besseres wie jetzt schon. Ja, also Fede, wie gesagt, richtig klasse hat man jetzt von, es hat ja, wenn man so will, hat die Fede ja schon im weiteren Sinne vor WrestleMania angefangen, aber als sie dann so richtig angefangen hat im Mai, hat man es, finde ich, richtig klasse, man hat echt, ist immer wieder geschafft, noch ein bisschen einen draufzusetzen, besonders mit der Vertragsunterzeichnung am Freitag bei SmackDown. Wenn sie das jetzt auch noch bis zum SummerSlam hinkriegen und dann ein drittes finales Match auf die Beine stellen, wäre ich schon sehr angetan davon. Und wie gesagt, zum Match an sich, ich war ein bisschen traurig, dass sie diesmal nur 7 Minuten bekommen haben. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht wieder diesmal 10 Minuten kriegen, weil das Match war für mich dann zu schnell zu Ende. Das war ich ein bisschen traurig, aber na gut, solange das zu einem richtig guten dritten Match hinausführt, das, weil man jetzt noch nicht alles zeigen wollte, bin ich damit zufrieden. Und ja, ich freue mich und bin gespannt, wie diese Fehde hoffentlich heute fortgesetzt wird. Ja, zum Match kann ich sagen, war eigentlich ganz gut. Zur Fehde, ich finde, das ist die beste Fehde seit langem in der Divas-Szene. Und ja, mal gucken, wie es bis zum SummerSlam läuft. Vielleicht kommt da für Edge noch was mit Dolph Ziggler. Aber wenn, dann werden wir ja sehen. Ja, ich bin auch gespannt, was man in der Fehde noch mit Big E Langston plant, was er noch für eine tragende Rolle spielt. Da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Was glaubt ihr? Was könnte man mit Big E Langston in der Fehde noch anstellen? Ja, Begleiter von AJ vielleicht mal, dass er sich zwischen die, wie sagt man, ausatmenden Pole stellt. Aber ich glaube nicht, dass man in der PG-Era nochmal, vor allem bei so einem Menschen vom Ausmaß wie eines Big E Langston, dass der Caitlyn attackiert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Caitlyn versucht, ihn zu attackieren und der die dann ganz locker abhält oder sowas, aber mehr glaube ich nicht. Aber er wird schon aktiv teilnehmen in der Fehde. Ja, das denke ich auch. Ja. Okay. Das wäre mal interessant, wenn Big E längst mal gegen Caitlyn so die Hand ausrutschen würde oder ein bisschen mehr, wäre auch mal interessant. Wenn Caitlyn vielleicht mal so ein bisschen provozieren würde, aber ich schließe mich Leon da an, in der PG-Ära ist Frauen schlagen ja nicht mehr so erlaubt. Ich glaube, das sieht man ja auch in Amerika auch nicht so gut an. Naja. Ryback gegen Chris Jericho. Ich glaube, das Match, was jeder lieber entweder gar nicht oder maximal im Kickoff gesehen hätte, weil ja, Aufbau war natürlich miserabel. Hat man wenigstens mit Ryback noch ein bisschen was draus gemacht in den 3 Wochen oder 2 Wochen Aufbau. Und dann gibt man Ryback und Chris Jericho ein 11,5 Minuten Match beim Pay-Per-View, wo die Zeit auf jeden Fall für das Divas-Titel-Match mehr ausgemacht hätte. Ryback, Chris Jericho, auch wenn Chris Jericho ein bisschen was versucht hat und Ryback auch nicht gerade sein schlechtestes Match abgeliefert hat. Ja, gut war das Match meiner Meinung nach nicht. Es war jetzt nicht miserabel, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es war unterdurchschnittlich bis durchschnittlich. Also gefallen hat es mir nicht. Ich habe mich auch nicht so 100% aufs Match konzentriert, weil ich schon wusste, Ryback, Chris Jericho kann zwar wresteln, aber in der Mischung ist das dann auch nicht so das Wahre. 11,5 Minuten, Ryback, Chris Jericho. Ryback konnte gewinnen durch einen Einroller, nachdem Chris Jericho einen Moonsault zeigen wollte, auf den Beinen landete, als Ryback auswich und Ryback dann den Einroller zeigen konnte. So hat man eventuell für Raw oder SmackDown, ich weiß nicht, wann Chris Jericho genau jetzt weggeht. Ich glaube, beim 1. August ist ja das ist ja Wacken, glaube ich, wieder, da tritt er ja auf. Und mit Fozzy. Und ich glaube, jetzt noch bei Raw und SmackDown ist er noch einmal dabei. Könnte ich mir vorstellen, dass man bei SmackDown nochmal ein Match zwischen den beiden macht. Aber, naja, also gut fand ich das Match nicht. Wie ist eure Meinung und wie geht's? Könnte es noch weitergehen und wie? Ja, vor dem Match hat man sich natürlich gedacht, das ist wie Frankreich, das muss man durch. Oder irgendwie sowas. Von daher gefreut habe ich mich da alles andere als drauf, aber gut. Es gibt immer ein Match auf der Karte, auf das man keine Lust hat, und das war an diesem Abend, in dieser Nacht eben dieses. Ja, und das hat auch irgendwie sich im Match wiedergespiegelt. Nichts Großes, nichts Großartiges, für mich kein Fluss drin vorhanden, auch kaum irgendwelche Raffinesse, keine Finesse, kein gar nichts. Von daher war ich auch sehr froh, als das vorbei war. Hab mich auch nicht, so ähnlich wie du, nicht wirklich aufs Match konzentriert. Ja, aber da muss man sagen, das Finish verwunderte mich sehr. Verwundert mich auch immer noch. Aber was, Ryback ist nicht gerade der Mann, der typisch geeignet ist für einen Sieg via Roll-Up, möchte ich mal so sagen. Von daher muss eigentlich jetzt bei Raw oder bei SmackDown nochmal ein Match zwischen den beiden leider folgen, indem man dann Ryback clean, also aussagekräftiger gewinnen lässt, weil so ein Roll-Up, da bringt keinem was. Da kann Jericho sagen, ja, an einem anderen Tag kicke ich da aus und hier Roll-Up ist doch nichts, da muss schon was Aussagekräftiges kommen, weil sonst, wenn Jericho wiederkommt, kannst du die Geschichte von neu wieder aufziehen, und das wollen wir ja alle nicht. Also wird es wohl bei Raw heute oder bei SmackDown dann morgen bei den Tapings nochmal ein Match zwischen den beiden geben, welches dann aller Voraussicht nach Ryback entscheidend für sich entscheiden kann. Ja, also ich fand das Match nicht wirklich schlecht. Also das Problem war, es war einfach so komplett irrelevant und es war so unwichtig einfach, und deswegen hat man es gar nicht richtig wahrgenommen. Also ich habe das Match schon näher verfolgt, weil ich mit jemandem im Pay-Per-View geguckt habe, der sowohl Ryback als auch Chris Jericho abfeiert, und deswegen habe ich dann doch einen näheren Blick gesagt. Es war ordentlich, aber wie gesagt, leider komplett unwichtig, und ja, das Finish war auch irgendwie komisch, aber schließt wohl darauf, dass es heute bei Raw oder morgen bei SmackDown halt nochmal ein Rematch gibt. Und wie das dann mit Chris Jericho wird, wann er genau verschwindet, wie er verschwindet, das müssen wir auch dazukommen lassen. Ich habe auch eigentlich nicht so richtig drauf geguckt. Match war eigentlich auch ganz okay. Ein Match heute Abend noch und dann war es das hoffentlich. Ja, hoffentlich. Muss man nicht nochmal sehen, bei Raw oder SmackDown gibt es das Match wahrscheinlich nochmal. Ich hoffe, das wird auf 5-6 Minuten Basis gehen. Man will natürlich immer lange schöne Matches sehen, aber da will man natürlich da, oder sollte man eigentlich wollen, dass es schnell vorbeigeht. Deswegen gehen wir doch mal auf ein schöneres Match. Vielleicht war das Finish nicht das Schönste, aber was heißt das Finish? Das war schon gut, aber... Ja, schön war es, also jemand Schönes hat, sag mal, aber ob es so letztendlich so schön war. Was? Etwas Schönes hat eingegriffen? Nein, ja, so eine Art. Ah, doch. Geht. Ja, ich weiß, das ist nicht so der AJ-Typ, aber... Ja. Ich bevorzuge auch eher AJ als Caitlyn, da muss ich immer sagen. Alles andere als das. Oh, Caitlyn. Ja. WWE World... Big James. Ja. WWE World Heavyweight Titelmatch. Alberto Del Rio gegen gegen Dolph Ziggler. Und Alberto Del Rio konnte den World Heavyweight Titel verteidigen. Ich habe mit einem DQ-Sieg für Ziggler gerechnet. Es war andersrum. Alberto Del Rio gewinnt durch Disqualifikation. Kann natürlich den Titel verteidigen. Und zwar durch einen Punkt, den ich gar nicht in Betracht gezogen habe, nämlich AJ greift ein, denn sie hat erstmal schön ihren zuvor verteidigten Divas-Titel über den Kopf von Alberto Del Rio gehauen, und ja, der Referee hat es natürlich gesehen, und ja, somit Dolph Ziggler disqualifiziert worden, Alberto Del Rio World Heavyweight Champion geblieben, und AJ und Dolph Ziggler hatten Stress miteinander. Und Dolph Ziggler hat dann den Ring verlassen und hat AJ stehen gelassen. Mit ein paar Chants oder lauten Chants der Fans mit You Screwed Ziggler ging Ziggler dann aus der Halle und ließ AJ dann stehen. Zu Matches ging 14,5 Minuten, war recht ordentlich, hat mir aber gut bis sehr gut gefallen, waren einige schöne Aktionen dabei. War jetzt nicht klasse das Match, aber gut war es alle Male insgesamt. Ja, ich bin schon zufrieden damit. Ja, wie seht ihr das? Wenn wir die Money in the Bank Matches außen vor lassen, würde ich das hier, also sagen wir mal, von den Singles Matches war das für mich das Highlight. Das Match war ja echt stark geführt, abwechslungsreich, viele nette Aktionen, zum Beispiel dieser Top Rope Facebuster, echt stark gemacht, kann man nichts gegen sagen. Und auch das Finish, ja, du hast es gerade gesagt, du hast es nicht in Betracht gezogen, ich habe es auch nicht in Betracht gezogen, habe auf einen, ja gut, was heißt nicht in Betracht gezogen, ich habe gesagt, der Rio gewinnt durch Abdeckung, aber ich habe nicht gesagt, niemals im Leben habe ich damit gerechnet, dass es sowas wird. Klar, irgendwann muss der Split kommen, aber ich habe gedacht, der kommt erst jetzt im Aufbau zum SummerSlam oder beim SummerSlam. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht schlecht. Dann wird Segler aller Voraussicht nach, alles andere wäre idiotisch, nochmal ein World Title Match bekommen. Aber ich bin mir nicht mal so sicher, ob es beim SummerSlam wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt bei einer Weekly stattfindet. Aber ich würde es ganz ehrlich lieber nochmal auf der SummerSlam Card sehen, denn das Match jetzt war schon stark. Und ich denke mal, am SummerSlam ist man extra nochmal motivierter. SummerSlam ist ja ein Big Four Pay-Per-View. Von daher denke ich, sollte das Match beim SummerSlam auch auf der Card stehen, könnte das noch ein bisschen besser werden. Und dann hat man ja auch noch Gelegenheit, Dolph Ziggler jetzt in der Fehde darzustellen, ohne AJ und Mickey Langston. Der wird ja jetzt wohl von den abkapseln. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der Fehde auch nochmal unter die Arme helfen wird. Von daher, ich plädiere darauf, dass man das Match nochmal auf die SummerSlam Card setzt. Ja, also da kann ich mich Leon nur anschließen. Ich sehe es genauso, dass das Match nochmal auf die SummerSlam Card muss, weil wie schon bei Payback hat das Match, das war natürlich, das war trotzdem gut, aber es hat das Wrestling an sich hat unter wieder unter Storyline technischen Gründen hat es ein bisschen gelitten, dass dann halt AJ eingegriffen hat und deswegen wird es hoffentlich bei SummerSlam ein finales Match gehen. Hoffentlich sind bis dahin alle Twists und Turns durchgezogen, dass wir dann da ein reines Wrestling-Match zwischen den beiden sehen, was dann so an die 20 Minuten geht und können die auch einen richtig netten Showstil dahin zaubern. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, im ersten Moment wollte ich eigentlich AJ umbringen, aber dann nach ein paar Minuten Nachdenken fand ich das, finde ich eigentlich ganz okay. Ja, zu dem Match war auch eigentlich ganz okay. Und ich finde auch, dass es auf die SummerSlam Card muss. Ja, finde ich auch, natürlich muss es auf die SummerSlam Card. Vor allem nach so einem Finish denke ich, dass Dolph Ziggler nochmal eine Chance bekommen muss. Das weiß wahrscheinlich auch die WWE, hoffe ich zumindest. Oder zumindest Paul Heyman und Sepp Coulter. Ja. SummerSlam sollte man dieses Match auf jeden Fall auf die Card booken. Und da sollte man schon, ja, so circa diesen Zeitrahmen, vielleicht sogar ein paar Minuten mehr, schön füllen. Und ich bin auch der Meinung, das könnte ein schöner Showstealer werden, das könnte ein richtig grandioses Match werden. Ja, dann ging es um den zweiten World-Titel, nämlich den WWE-Titel zwischen John Cena und Mark Henry. Ich war ein bisschen verwundert, weil ich dachte, dieses Match kommt im Main-Event. John Cena, somit das erste Mal in der Money in the Bank Pay-Per-View-Geschichte. Gut, gab ja vorher erst auch drei. Nicht im Main Event. Dafür im Pre-Main Event, kann man schon sagen, im Co-Main Event. Also gegen Mark Henry. Mark Henry wird er seinen letzten World-Titel gewinnen und somit dann alle World-Titel gehabt haben. Oder John Cena weiterhin als WWE-Champion. John Cena weiterhin als WWE-Champion. Denn er hat gewonnen gegen Mark Henry. Durch Aufgabe im STF. Ja. 14, ja, war circa die gleiche Zeit, 14,5 Minuten circa in diesem Match. Ja, ich habe es ja vor dem Match gesagt, John Cena und Mark Henry können mit den richtigen Gegnern und wenn sie wollen, richtig gute Matches abliefern. Aber im Zusammenhang glaube ich nicht, dass sie tolle Matches abliefern. Es war jetzt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich würde es als durchschnittlich bezeichnen. Hatte einige gute Phasen. Aber es war leider einige Zeit wieder auf der Matte verbracht, wie bei einigen John Cena Matches. Da braucht man eine Minute, um wieder einen Move zu zeigen und dann ist wieder Schluss. Dann kommt mal Fluss ins Match, Matchfluss. Und dann ist wieder Pause für ein paar Minuten. Am Ende war das aber dann doch ein ordentlich oder durchschnittlich gutes Match. Ich habe jetzt mit einem wirklich, ich habe wirklich mit einem schlechten Match gerechnet im Zusammenhang von Mark Henry und John Cena. War jetzt nicht so, John Cena gewinnt dann durch STF. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber wie fandet ihr das Match? Ich habe ja schon bei WrestleMania 29 zum Match Mark Henry gegen Ryback gesagt, zwei LKWs können nicht Formel 1 fahren. Hier würde ich das ein bisschen abgeändert wiedergeben, und zwar würde ich sagen, ein Elektroauto und ein LKW können immer noch nicht Formel 1 fahren, und das hat man auch in diesem Match gesehen. Man kann natürlich vorher schon sagen, das Match wird kein technisches Leckerbissen, kein technischer Leckerbissen, und dann bringt man eben den Spannungsaspekt mit rein. Aber ich meine, man hat das versucht, aber wenn man das nicht in den Main Event stellt, dann ist für mich schon mal klar, dass Mark Henry nicht gewinnt. Von daher ist die Spannung flöten gegangen. Für den Mark mag das dann ganz spannend gewesen sein, das Match, aber für mich nicht. Von daher hat man das ziemlich fatal gebuckt, muss ich hier so klipp und klar sagen. Aber wenn man dann so rangeht, also wäre ich jetzt Road Agent, würde ich sagen, ja, das Match ist technisch schlecht gewesen, ganz klar. Hat zwar so seine guten Momente gehabt, aber gut. Aber man hat, die Worker haben beide versucht, Spannung reinzubringen, ist ihnen auch gelungen. Aber Spannung geht für mich persönlich halt flöten, wenn ich sehe, dass es nicht im Main Event ist. Weil warum soll ich dann Mark Henry den Titel geben, wenn er eh nicht gegen sich den Cash-In kriegen kann, weil danach noch der Koffer erst vergeben wird. Von daher stelle ich hier das Booking in Frage. Ja, also, ja, also das Match an sich, ich finde, es war nicht gut. Es wurde größtenteils von der Crowd getragen, die unbedingt wollte, dass Mark Henry sich den WWE-Titel sichert. Und ja, ich habe auch zu denen gehört, weil es wäre schon ganz cool gewesen. Allerdings war die Spannung wegen eines möglichen Cash-Ins ja leider schon dadurch weg, dass man in The Bank Match im Main Event stand. Aber ja, ich fand es ein bisschen schade, dass er abklopfen musste. Und ja, aber was man da jetzt noch vorhat mit Cena Richtung SummerSlam, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir da heute bei Raw schon mögliche Antworten bekommen. Sonst, ja, Match war durchschnittlich. Ja, ich habe noch eine Frage. Meint ihr denn, dass Mark Henry zum Beispiel heute sagen wird, nee, ich will kein Match mehr, ich höre auf? Ja, hat auch im Interview gestern, meine ich, gesagt, wenn er nicht gewinnt, hört er auf. Also wenn das... Interview? Ja, habe ich nicht gesehen, habe ich nur gehört, hat mir irgendeiner geschrieben, also kann ja sein, aber ich glaube es schon, ja. Achso, Jan, warst fertig mit deiner Meinung? Ja. Okay. Ja, dann kommen wir doch zum Main Event. All Stars Money in the Bank Ladder Match WWE Championship Contract. Zuvor wird nochmal die Wyatt Family promoted und der Angriff auf Kane. Man kann schon mal sagen, es wurde kein Ersatz für Kane gefunden. Ja, als erstes kam direkt mal Rob Van Dam raus, hat natürlich einige Pops gezogen. Ja, Rob Van Dam wieder da, finde ich jetzt, wo ich ihn gesehen habe, auch recht gut. Hat einige richtig geile Aktionen wieder gezeigt aus seinem Repertoire. Hat dann gegen Christian, Daniel Bryan, Sheamus, CM Punk und Randy Orton gekämpft und letzterer hat gewonnen. Also auch hier überraschender Sieger, würde ich sagen. Gut, Leon hat es letztens noch gesagt, für einen Heel-Turn, aufgrund eines möglichen Heel-Turns könnte er sich vorstellen, dass Randy Orton gewinnt. Glaube ich jetzt auch, dass man Heel-Turn vollziehen wird und dann mal wieder ein John Cena gegen Randy Orton Match sehen wird. Und ja, Randy Orton hat also gewonnen, indem er den Koffer abhängen konnte. Das Match war nicht so gut wie der Opener, also das SmackDown Money in the Bank Match, aber es war natürlich ein richtig gutes Match. War ein sehr gutes Match. Ein bisschen unterm Niveau vom Opener, auch wenn es über 10 Minuten länger ging, knapp 10 Minuten länger, nämlich 27 Minuten fast, oder 26,5, um ehrlich zu sein. Ja, während des Matches kam Curtis Axel mit einem Stuhl rein, hat einige der Teilnehmer des Money in the Bank Matches niedergeschlagen, hat dann zum Schluss von CM Punk noch ein gutes Leap abbekommen. Paul Heyman kam reingelaufen, hat Curtis Axel, der sich nicht mehr gerührt hat, dummerweise dann angeschrien, dass CM Punk es alleine schafft. Er will jetzt den Koffer holen, er muss ein Contract gewinnen hier. Ja, dann hat ist CM Punk ganz, ganz langsam auf die Leiter im Ring gegangen, langsam geklettert, dann kam Paul Heyman in den Ring, hat erst die ganze Zeit Go, Go geschrien, dann geht er in den Ring, nimmt eine Leiter, die an den Seilen hing oder ja, aufgestützt war sozusagen, und hat erstmal zweimal gegen CM Punks angeschlagenes Bein und den restlichen Körper geschlagen, dann war CM Punk wieder von der Leiter runter, hat Paul Heyman angeschaut und dann gab es nochmal schön gegen den Kopf einen Leiterschlag, worauf CM Punk am Bluten war, natürlich ausgenockt, und Paul Heyman verließ wütend und sogar mit ein paar Buhrufen die Halle, und Randy Orton konnte sich dann schlussendlich nach einem genialen RKO gegen Rob Van Dam den Money in the Bank Koffer sichern. Somit Randy Orton, Mr. Money in the Bank bei Raw. Und ja, erstmal, wie fandet ihr das Match und wie könnte es mit Randy Orton nun weitergehen und natürlich CM Punk und Paul Heyman, was aber, glaube ich, klar ist. Ja, schwierig, also man muss immer gucken. Das Match war teilweise ein reines Spotfest, aber hat trotzdem Spaß gemacht, sich das anzugucken. Trotzdem würde ich hier hingehen und sagen, das Smackdown Money in the Bank Match hat mir einen Tacken besser gefallen, weil es eben nicht so ein Spotfest war und trotzdem gut. Hier war das eben ein Spotfest und unter anderem deswegen gut, von daher würde ich das so differenziert sehen. Ja, Randy Orton wird dann wohl tatsächlich Heel-Turn, und aber auch nur dann, wenn er Heel-Turnt, hat man ihm zu Recht den Koffer gegeben, denn ich traue der WWE auch zu, dass er den Koffer hat und nicht Heel-Turnt. Das ist, kann ich mir auch vorstellen, aber will ich irgendwie nicht, weil dann wäre das ein fataler Fehler, dann kann ich den Koffer auch Sheamus oder CM Punk oder weiß ich nicht wem geben oder Paul Heyman, dann ist genauso derselbe Effekt. Also muss schon was bei rauskommen, sonst hat sich das meiner Meinung nach nicht gelohnt. Denn Randy Orton, wenn er Face ist, dem kann ich auch ganz anders den Titel geben, dann braucht er den Koffer nicht, also muss er eigentlich jetzt Heel turnen. Sonst zwecklos, ja, CM Punk gegen Paul Heyman, ist ja klar, also da brauche ich ja nur wirklich nichts zu sagen. Hallo. Ja. Ja, Felix ist leider gerade nicht vorhanden. Er hat ein paar Probleme, denke ich mal, mit seinem Internet. Ist zumindest in Skype gerade offline, somit Jan macht da einfach weiter. Ja, also das Match war eigentlich auch ganz gut, fand ich. Nicht so gut wie das Smackdown-Match, aber trotzdem gut. Ich fand die Aktion auch eigentlich recht gut. Ja, ich hätte es natürlich Daniel Bryan gegönnt, aber mit Randy Orton finde ich es auch ganz okay, wenn er Heel turnt. Wenn nicht, dann ja, Verschwendung. Aber jetzt ist für mich die Frage, wann er einkaschen wird. Ich glaube, beim SummerSlam. Ja, das könnte möglich. Oder kurz vorher. Nee, vorher glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich könnte mir vorstellen, SummerSlam. Bin nur gespannt, gegen wen John Cena kämpfen wird. Wird es wirklich das Match John Cena gegen Daniel Bryan geben? Denke ich. Meine, Daniel Bryan hat jetzt gegen Orton gewonnen, gegen Sheamus. Das wäre dann zwecklos gewesen. Also ich denke, der wird weiter so Namen besiegen. Vielleicht nochmal Sheamus, Orton, jetzt denke ich nicht mehr. Und dann, oder vielleicht jetzt auch ein Number One Contender Match, so ein Mixed Fatal 4-Way, keine Ahnung, was wird er gewinnen. Und dann beim SummerSlam wird dann Orton eincashen. Man kennt das ja, dass der größere Titelcontract, in dem Fall der WWE-Titelcontract, wie immer schon irgendwie eher eincasht, und beim SummerSlam hatten wir das ja auch schon mal in Form von Alberto Del Rio vor 2 Jahren. Ja, das ist wahr. Ich würde gerne mal wieder sowas wie eine Beat the Clock Challenge sehen, das finde ich mal. Oh, ja. So könnte man auch Daniel Bryan, ja, ohne dass irgendwer hinterfragt, warum, ihn ins Titelmatch bringen, weil wenn man einfach nur im Number Contender Match ansetzt, wenn man sagt, da Mark Henry oder so gegen Daniel Bryan oder was weiß ich, gegen Daniel Bryan, wird er wieder sagen, wie kommt Daniel Bryan jetzt zu dem Match? So wird man das, glaube ich, richtig gut machen, und ich hoffe wirklich, dass man so eine Beat the Clock Challenge vielleicht heute oder nächste Woche startet. Ja, wir werden sehen. Ja, Felix ist leider noch immer nicht da. Und somit würde ich mal sagen, wir kommen einfach mal schon mal zur Punktevergabe für Money in the Bank von 0 bis 10. Und Leon, fang doch mal an. Kann ich tun. Ja, wir hatten 2 sehr, sehr schöne anzusehende Money in the Bank Ladder Matches. Damian Sandow, der große Überraschungssieger. Und ja, ich kriege immer noch positive Gänsehaut, wenn ich an diesen Überraschungsmoment denke. Einfach geil gemacht. Ja, Orton wenn er den Heel turnt, dann hat man das auch jetzt so recht so gemacht. Ansonsten bleibt der Face und Cash ein, muss ich den Pay-Per-View im Nachhinein minus 3 Punkte geben, aber da gehen wir einfach mal nicht von aus. Ja, wir hatten noch Ziggler gegen Del Rio, was ganz sehr, sehr schön anzusehen war. Ansonsten hatten wir mehr oder weniger Durchschnitts- bis Überdurchschnittsmatches, aber insgesamt hört sich das jetzt nicht so gut an, aber es war ja doch gut. Vor allem die Pre-Show darf man hier nicht außer Acht lassen, die war echt klasse. Dann kann ich auch gerne 8 Punkte geben. Ja, ich mach dann mal weiter. Also die Matches waren eigentlich alle ganz durchschnittlich. Halt Ryback gegen Jericho und The Miz gegen Axel fand ich jetzt nicht so toll. Ja, das Shield-Match soll, glaube ich, ganz gut gewesen sein. Aber ich würde jetzt für diesen Pay-Per-View 7,5 Punkte geben. Boah, Entschuldigung. Ja, ich gebe entweder 7,5 oder 8 Punkte, ich weiß noch nicht. Ich muss mal hier durchgehen. Also, Opener war auf jeden Fall ein geniales Match, geniales Money in the Bank Match. Da hatte man durchschnittlich oder ein ordentliches Intercontinental-Titel-Match, ein gutes Divas-Titel-Match, ein paar Minuten zu wenig, die dann bei einem unterdurchschnittlichen Ryback gegen Chris Jericho oder ein unterdurchschnittlich durchschnittliches Match zwischen Ryback und Chris Jericho dann zu viel auf dem Konto der Minutenzahl waren. Ryback, Chris Jericho hätte man auch durch das Kick-Off-Match ersetzen können. Aber ich glaube, so hatte man auch dadurch, dass man The Shield gegen Usos im Kickoff hatte, hat man dann die guten Interference auch im Money in the Bank Match gehabt. Und Ryback hat ja durch den Roll-Up einen kontroversen Sieg geholt, so kann man das auch nochmal eine Woche weiterführen. Vielleicht werden sehen. World Heavyweight Title Match, natürlich ein sehr, sehr gutes Match. Oder ein gutes bis sehr gutes Match. Ich würde mich dem Leon anschließen. Bestes Single-Match an diesem Abend. SummerSlam ist Pflicht, so ein Match. Und natürlich das Ende. Grandios für eine Weiterführung und den endlichen Split von Big E und AJ gegen Dolph Ziggler oder andersrum halt. WWE-Titel-Match, besser als erwartet, war durchschnittlich. Dadurch, dass es nicht im Main-Event war, ein bisschen Spannung rausgekommen. Kein Cash-In an diesem Abend. Kann ich mit leben, aber schade. Und ja, All-Stars Money the Bank Match war auch ein sehr, sehr gutes Match. Ein bisschen schlechter als der Opener, wie ich eben schon erwähnt habe, aber insgesamt gut. Und natürlich Paul Heyman, CM Punk. Wir werden sehen, was jetzt mit Brock Lesnar da noch geschieht. Und er ist ja, glaube ich, für Raw heute auch noch angekündigt, ich weiß nicht. Ja, die beiden Money in the Bank Sieger, Randy Orton und Damien Sandow, wenn man es auf den ersten Blick sieht, ein bisschen komisch, ist auch nicht die beste Lösung auf den ersten Blick, aber wenn man das zweimal hinguckt, Damien Sandow perfekt für eine Fehde mit den Road Scholars. Und Split, der dazugehörige Split, und so kann man Cody Rhodes auch nochmal groß darstellen, eventuell gewinnt er dann auch noch den Koffer. Und Randy Orton, für den Heel-Turn wäre es natürlich klasse, würde super passen. Wenn es den Heel-Turn nicht gibt, dann war es vollkommen dumm. Dann wäre es schade. Aber wir werden sehen, wie es alles weitergeht. Ich fand es einen sehr, sehr guten Pay-Per-View. Hat mich super entertained. Hat mir klasse gefallen. Ich würde es aber circa gleich mit Payback stellen. Dem habe ich 8 Punkte gegeben. Somit gebe ich Money in the Bank auch 8 von 10 Punkte. War ein super Pay-Per-View insgesamt. Und ja, ich freue mich auf den SummerSlam. Felix ist leider nicht da. Vielleicht reiche ich ja hier in der Beschreibung bei YouTube, sofern ihr uns nicht via Download hört. Und im Facebook etc. auch noch die Punktevergabe vom Felix durch. Und ja, damit sind wir zu Ende. Ich bedanke mich nochmal bei euch und natürlich auch beim Felix, dass ihr mitgemacht habt. Sagt nochmal alle Seiten auf. Liked uns auf Facebook Wrestling Replay. Folgt uns auf Twitter unter @wreplay. Und geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl. Das war's von uns. Am Mittwoch geht's weiter mit der Raw-Analyse. Natürlich geleitet vom Leon. Und ja, dann dürft ihr euch jetzt nochmal kurz verabschieden. Ja, hat mir wie immer Spaß gemacht, hier mit von der Partie zu sein. Und freue ich mich auf Mittwoch wieder. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wie immer sagen zu dürfen, halt die Ohren steif und den und den Penis auch, und wenn das nicht geht, dann die Vagina feucht halten. In diesem Sinne auf Wiederhören. Ja, vielen Dank, dass ich auch mitmachen durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir uns mal in der Zukunft. Ja, hoffen wir doch. Wenn du willst, kannst du immer mal anschreiben. Ich schreibe dich dann auch mal an, wenn ob du Zeit hast. Kannst dann öfters dabei sein. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Vierköpfige Runde. Dann die letzten Minuten leider nur drei Köpfe hier. Vom Fatal 4-Way auf ein Triple Threat Match gewechselt. Hoffen wir, dass der Felix heute nochmal on kommt und ja, dass er in der nächsten Ausgabe oder einer der nächsten Ausgaben auch nochmal dabei ist. Wir bedanken uns, das war Wrestling Replay 107, die Money in the Bank Review. Bis Mittwoch, ciao.